Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 19 Uhr im etwas wolkenverhangenen Himmel Münchens und ich begrüße Sie sehr herzlich zum Kulturimpuls Grundeinkommen. Heute Abend mit Jürgen Greilner und Sabine Heisner. Und natürlich Felix Jakowitz in der Technik. Wir fangen an mit dem Jürgen heute Abend, der Ihnen sofort was zum Thema Vertrauen sagen wird. Ja, ich sage uns einleitende Worte zu unserer Sendung hier. Und unsere Sendung heißt heute vom Titel her Vertrauen und Grundeinkommen. Wer mit anderen Menschen in den Dialog zum bedingungslosen Grundeinkommen tritt, trifft im Ergebnis auf Zuspruch oder Ablehnung. Die einen sehen darin den Untergang unserer gewohnten Gesellschaft oder Leistungsgesellschaft. Die anderen verbinden damit eine Hoffnung auf eine menschlichere Welt, die allen Wesen und der Umwelt auch selbst einen Raum des Gedeihens bietet. Was sind die Gründe für die jeweilige Haltung? Sind es Werte, Prägungen, Interessen oder was? Ergründet man die Motive für die eine oder andere Haltung, so stößt man auf Angst oder Vertrauen. Und diese beiden Pole scheinen so weit auseinander zu liegen, dass keine Brücke vom jeweiligen Ufer zum anderen zu führen vermag. Die Sendungen dieses Jahres sollten auf die Kernthemen der hiesigen und kommenden Sendungen hinführen, die von wesentlicher Bedeutung für das bedingungslose Grundeinkommen sind. Lassen Sie uns heute gemeinsam das Wesen des Vertrauens erspüren, erkunden und ergründen. Dies kann wie in allen unseren Sendungen niemals erschöpfend sein. Wir können nur eine kleine Ritze in den großen und weiten Acker der Erkenntniswelt ziehen. Und es werden bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Fragen und viele unausgesprochene Aspekte vielleicht in Ihre Gedanken kommen. Dazu laden wir Sie hier in den kommenden ungefähr 50 Minuten von ganzem Herzen ein. Dazu werden wir die Beschreibung des Vertrauens versuchen, ihn näher zu führen. Dann geht es um Eigenerfahrungen. Weiter geht es um die Bedeutung, um das Potenzial von Vertrauen und um die Bedeutung für das Grundeinkommen. Danach werden wir Ihnen wie üblich Termine, Tipps und Hinweise geben. Aber zum Ankommen spielen wir erstmal Musik und wir haben von dem Interpreten Grégoire Lourme den Titel Rain. Thank you. Ja, an dieser Stelle möchte ich erstmal Jochen Balzer grüßen, unseren Mitredakteur, der immer mit uns hier die Sendungen gestaltet und der überraschend und kurzfristig zu unserer Sendung heute nicht dazustoßen konnte und der natürlich auch dann schon auch volles Vertrauen hat, dass wir die Sendung auch zu zweit hier übernehmen können. Also hier auch schon das Vertrauen im Raum. Tja, was verstehen wir eigentlich? Was verstehst denn du vielleicht unter Vertrauen, Sabine? Ja, ich fange einfach mal ich gehe einfach mal zurück in meine Babyzeit. Ich glaube, es ist ganz elementar, dass wir das Vertrauen dort gewinnen. Und was ich auch elementar finde, ist, dass ich glaube, dass es angelegt ist in uns, ein Vertrauen haben in etwas. Sonst könnte ich nicht auf diese Welt geboren werden. Das waren so meine allerersten Gedanken zu Vertrauen. Und wenn diese Umgebung, die mich als Kind, in der ich ja mehr oder weniger auch angewiesen bin auf diese Umgebung, was heißt mehr oder weniger, ich bin angewiesen auf meine Umgebung, menschliche Umgebung, dann müssen die mir Vertrauen geben. Wenn sie das nicht tun, dann habe ich nämlich heute gerade in der Zeitung gelesen, kann es unter anderem auch zu Autismus führen. Das haben sie in Amerika natürlich festgestellt, wo sonst. Also wenn sozusagen in der frühkindlichen Entwicklung dann über die Bindung zwischen Kind und Mutter oder Mutter und Kind, dann das, was man im ersten Lebensjahr als Bildung von Urvertrauen nennt, wenn das nicht stattfinden kann, dann kann so etwas wie Autismus entstehen. Genau, das hat bei uns beiden ja nicht stattgefunden. Wir hatten wohl Vertrauen und Leute um uns herum, die uns vertraut haben, wobei ich da manchmal schon Schwierigkeiten habe, denn teilweise ist es bei mir nicht so passiert. Und ich kann einfach sagen, wie schwierig das dann für mich war, Vertrauen in mich zu finden, also dieses Selbstvertrauen wirklich leben zu lassen auch in mir. Also Vertrauen hat viel mit einer Wahrnehmung, mit einem Gefühl zu tun. Und es gibt Bereiche, wo wir das uns leicht tun, es zu haben. Und es gibt Bereiche, wo es nicht da ist und wo dann Unsicherheiten, Ängste hineinkommen. Ja, genau. Und ich glaube auch, wenn du mit Vertrauen überschüttet wirst, bist du auch gesund und du bleibst es auch. Denn diese Abwehrmechanismen, die ich entwickle, wenn ich kein Vertrauen bekomme, die brauche ich dann nicht mehr und die machen mich ja nicht gesund. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne bleiben. Und ich muss auch auf die innere Stimme vertrauen. Der Jürgen gibt mir gerade ein Zeichen, ich komme da gerade nicht mit klar, Jürgen. Kein Problem. es ist nur von der Zeit her und vielleicht hören wir uns einfach mal einen Philosophen und Pädagogen an, der 1958 ein Buch herausgegeben hat, Wesen und Wandel der Tugenden. Und relativ spät, hinten erst in dem Buch, hat er ein Kapitel über Vertrauen geschrieben gehabt. Und dazu einfach ein paar Zitate oder ein Abspiel von einer Textpassage vielleicht, dass wir die mal jetzt hier hineinnehmen. Das Vertrauen ist die unerlässliche Voraussetzung alles menschlichen Lebens. Nur auf dem Boden eines Vertrauens ist Leben überhaupt möglich. Misstrauen umgekehrt lässt das Leben vertrocknen und schließlich ganz ersterben. Für eine genauere Betrachtung wäre dabei noch einmal die doppelte Perspektive zu unterscheiden, unter der das Vertrauen betrachtet werden kann, nämlich von dem her, dem das Vertrauen durch einen anderen Menschen entgegengebracht wird, und von dem her, der selber das Vertrauen einem anderen entgegenbringt. Im Unterschied zum bloßen Zutrauen geht das Vertrauen nicht auf die besondere Leistung, die ich von ihm erwarte, sondern auf den Menschen im Ganzen. Ich habe Vertrauen zu ihm, das heißt, ich fühle mich bei ihm geborgen. Schon bei der ersten Begegnung kann ein Mensch einen vertrauenswürdigen Eindruck machen, ohne dass man ihm im Einzelnen anzugehen wüsste, worauf dieser beruht. Vertrauen aber gibt es nur zu einem Menschen, das heißt zu einem Wesen, das sich grundsätzlich meiner Berechnung entzieht, weil es einen jenseits aller Kausalgesetze stehenden freien Willen hat. Vertrauen ist vielmehr nur dort möglich, wo ich mich auf etwas beziehe, das grundsätzlich nicht in meiner Macht steht. Vertrauen schließt darum immer ein Wagnis ein und dieses gehört untrennbar zu einem inneren Wesen. Wo die Sicherheit der Erkenntnis aufhört, da gibt es immer noch eine Wahrscheinlichkeit. Aber auch die Wahrscheinlichkeit ist noch eine Form der sachlichen Erkenntnis. Vertrauen aber gründet sich grundsätzlich nicht auf Sicherheiten und Wahrscheinlichkeiten. Vertrauen bedeutet immer, dass der Mensch sich auf etwas verlässt, für das er keine Sicherheit haben kann. Und wenn er dabei trotzdem seiner Sache gewiss ist, so beruht dies auf ganz anderen Voraussetzungen, nämlich auf dem unbedingten Einsatz seines Glaubens. Insofern ist das Vertrauen ein menschlich-personales Verhältnis, das sich grundsätzlich über alle sachlichen Bezüge erhebt. Ein paar einfache Beispiele mögen das ein wenig weiter verdeutlichen. So kann das Parlament seiner Regierung das Vertrauen aussprechen oder entziehen. Das Vertrauen heißt hier nicht nur, dass es billigt ein bestimmtes vorliegendes Verhalten der Regierung, sondern es ist überzeugt, dass auch das künftige und im Voraus nicht bekannte Verhalten der Regierung in seinem Sinn sein wird. So gibt es auch allgemein in den menschlichen Beziehungen ein Vertrauensverhältnis, eine Vertrauensbasis und so weiter. Das bedeutet immer, eine vorgängige Atmosphäre des Vertrauens, die dem Menschen einen Spielraum in gutem Glauben lässt und nicht jeden einzelnen Schritt argwöhnisch betrachtet. Wo das Vertrauen fehlt, da ist der Mensch jeden Augenblick auf der Hut und wartet schon immer argwöhnisch darauf, was der andere wohl anstellen wird. Er beobachtet ihn mit ständig wachsamem Auge und fragt bei jedem Tun nach den Motiven, die in ihm dabei wahrscheinlich geleitet haben. Wenn ich dagegen einem Menschen vertraue, dann denke ich nicht daran, sein Verhalten jederzeit zu kontrollieren. Ich bin gewiss, dass es schon richtig sein wird und ich gebe ihm insofern einen Raum unkontrollierter Freiheit. Genau zusammen. Ja, das waren Auszüge und Textpassagen aus dem 12. Kapitel, das Vertrauen, aus dem Buch Wesen und Wandel der Tugenden, geschrieben von Otto Friedrich Bollnow, der Philosoph und Pädagoge und Professor gewesen ist für Werte und Tugenden. Ja, was mich so berührt hat, ist, dass er in seinen wohlgewandten Worten und tiefen Ergründungen des Themas wirklich in Vertrauen so einen Grundaspekt sieht, dass es über Leben und Tod zu entscheiden vermag. Das eine Auswirkung hat auf die Entfaltung von Leben und dass es den Aspekt gibt, dass ich Vertrauen empfangen kann und dass mir Vertrauen entgegengebracht wird und dass ich es selbst etwas anderem gebe. Ja, und dass es eigentlich eine Grundhaltung ist, einem Menschen in Gänze gegenüber. Und dass Vertrauen einfach insgesamt eine gestaltende Kraft ist. Was ist dir? Also er hat es ja 1958 veröffentlicht. Ja. Ich habe dann heute im WikiLeak nochmal schnell nachgeschaut, was ist eigentlich Vertrauen? Und da ist mir unter anderem begegnet der Satz, im ausgehenden Mittelalter begann man Vertrauen als Selbstvertrauen zu definieren. Das bedeutet, dass der Mensch nicht allein vom Glauben an irgendetwas existieren kann. Also vorher habe ich vertraut in den Glauben oder also in was Äußeres. In was Äußeres und nicht in den Menschen, genau. Und das hat sich im ausgehenden Mittelalter hat sich das verändert. Und wenn er als Philosoph das Anfang der 50er Jahre dann nochmal aufgreift und in seinen Worten veröffentlicht, dann finde ich das gerade nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganz wichtige Angelegenheit. Wobei ich auch denke, dass die Worte, die wir gerade gehört haben, ja, zumindest diese Worte auch in die heutige Zeit übersetzbar sind. Dieses Vertrauen, das trägt uns doch. Das ist doch eigentlich, wie wir das vorhin schon gesagt haben, der Ursprung von auch Existenz in meinen Augen. Lass uns mal gleich nach der Musik betrachten, wo wir vielleicht Erfahrungen oder Begegnungen wirklich in unserem Leben mit Vertrauen erleben und beschreiben können. Und jetzt hören wir erstmal Musik, und zwar The Power of Inspiration von Carlos Estela. Thank you. Ja, vor der Musik hast du ja schon erzählt gehabt von dem, was du in Wikipedia gefunden hast, Sabine, dass das Mittelalter eben das Selbstvertrauen gefunden hat. Und das hat mich schon sehr neugierig oder interessiert gerade gemacht gehabt. Denn wenn vorher immer das Vertrauen von außen mir gegenüber nur gebracht worden ist und ich dann entdecke, dass ich ein Vertrauen zu mir selbst haben kann, dann ist es eigentlich der Quelle in der Entwicklung, um im nächsten Schritt dann auch fähig zu sein, von mir aus nach außen hin Vertrauen zu entwickeln. Mhm. Klar. Das Vertrauen ins Grundeinkommen. Ja. Ja, aber auch in unsere Wirtschaft. Und da gab es ja auch eine interessante Veranstaltung in letzter Zeit. Diese Werkstatttage Wirtschaft anders denken in der Rudolf-Steiner-Schule in Ismaning, die machen dieses Projekt jedes Jahr seit einigen Jahren. Das nennt sich Wirtschaft anders denken. Das findet jedes Jahr im Oktober statt. Da ging es dieses Mal um Wirtschaft, um Planwirtschaft, um Marktwirtschaft und um die assoziative Wirtschaft. Das wurde ja in Planspielen quasi zum Erfahren für die Schüler dargeboten. Genau, die hatten einen kleinen Markt aufgebaut und jeder konnte daran erlernen, wie das sich anfühlt, im wahrsten Sinne des Wortes Produzent, Händler und Konsument zu sein. Das Erüben, dass diese drei wichtigen Teile der Wirtschaft, also der Produzent, der Händler und der Konsument, das sind wir jetzt hier alle, ja, der Felix, der Jürgen und ich und alle Menschen, die da draußen zuhören, eventuell, dass die drei effektiv zusammenarbeiten müssen, damit so als erstes der Produzent nicht zu viel produziert, wie das in einer Planwirtschaft auf jeden Fall der Fall ist, sondern dass darauf Rücksicht und auch vielleicht Empathie zusammenspielt, damit der Konsument genau seine richtige Menge einkaufen kann. Also ich würde es mal so beschreiben, dass die Planwirtschaft letztendlich potenziell an den Bedürfnissen der Konsumenten dran vorbei produziert, weil ich einfach einen Plan erfülle und nicht, weil ich weiß, was der Kunde will. Bei der Marktwirtschaft produziere ich vielleicht das, was der Kunde haben will, aber es bleiben viele Aspekte der menschlichen Beziehung, des menschlichen Lebens außen vor oder auch eben es werden insbesondere halt auch die Nicht-Konsumenten außen vor gelassen, wie zum Beispiel die Umwelt oder auch vielleicht Aspekte des Interesses des Produzenten selber, seine Existenz, seine Not und all diese Aspekte. Und wie viel Vertrauen habe ich denn in die heutige Marktwirtschaft? Das sehe ich doch an mir selber. Aber was ich so toll finde, dass ich inzwischen aus diesen, ich sage jetzt mal Nicht-Vertrauen, ganz viel herausgebildet hat, Greenpeace oder diese ungeheuerlich vielen Umweltorganisationen, die uns ein Vertrauen auch wieder zurückgeben und in die ich auch Vertrauen haben kann, denn sie beziehen mich mit ein. Genauso wie diese assoziative Wirtschaft, die sie dort im Oktober in der Rudolf-Steiner-Schule besprochen haben. Es geht ja um alle. Und ich will natürlich nur das produzieren, ziert haben nach Möglichkeit, also nach längeren Gesprächen, was für mich wichtig ist. Und der Händler, der ist halt ja immer wieder das Bindeglied, das ist die Agentur, sage ich jetzt mal, die alles verknüpft. Aber sie müssen alle drei an einen Tisch. Nur so können wir assoziativ wirtschaften und Vertrauen aufbauen. Und das Vertrauen ist dann das Bindeglied oder das notwendige Element, das benötigt wird, um so eine assoziative Wirtschaft dann wirklich werden zu lassen. Das Vertrauen des Konsumenten, dass der Produzent diese Aspekte dessen, was er haben möchte, berücksichtigt, aber auch, dass der Produzent das Gefühl hat, dass ihm Vertrauen entgegengebracht wird und auch darauf vertrauen darf, dass er eine Existenz damit hat, dass also es für ihn auch gut ist. Also von der Seite haben wir sehr stark hier Vertrauensaspekte drin, die für das Gelingen von so einem Modell Voraussetzung sind. Genau, das ist ja so, das ist wirklich ein brüderliches oder geschwisterliches oder miteinander wirtschaften, das so ganz notwendig ist, um zu verstehen. Ja, nicht, dass wir uns permanent abkoppeln. Und der Jochen hat noch so ein im Vorgespräch ein wunderschönes Wort kreiert, was ich total schön fand und der Jürgen, glaube ich, auch. Das nannte er Daseinsgefühl. Also sie haben in dem Moment in der Schule auch im Moment gelebt, in der Gegenwart. Und es ergab ein ganz anderes Miteinandergefühl, als wenn ich einfach nur immer bedient, sage ich jetzt. Na, das ist ja nicht das richtige Wort. Aber einfach nur hineinkonsumiere. Alles das, was mir angeboten wird, ohne drüber nachzudenken. Ich verliere mich dabei. Und das hat Folgen, denke ich, dieses Verlorensein. Wo ist das Vertrauen in dem Moment? Das geht dann auch verloren. Also das Vertrauen ermöglicht mir, aus der Gefangenheit mit meinen Gedanken in Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart zu kommen. Ja, unbedingt. Um dort dann auch eine Wahrnehmung zu haben, um mich selber wahrzunehmen, um mein Umfeld wahrzunehmen, um damit auch Empathie zu haben, um auch wirklich zu leben im Hier und Jetzt und nicht nur in Zukunft und Vergangenheit. Was ich auch ganz wichtig finde, dass ich dieses Vertrauen mit den anderen Menschen zusammen haben, also Vertrauen zu den anderen Menschen haben werde. Das muss einfach so sein, wenn ich in einer Form der Wirtschaft zusammenarbeite. Sonst klappt das gar nicht, ja? Du kannst mir 100-mal erzählen, dass du ein tolles Gerät entwickelt hast, ja, aber wenn ich das nicht sehe, wenn ich das nicht fühlen kann, wenn ich das nicht beschreiben kann, ja, dann, dann machst du es halt, oder? Da kommt mir nochmal Bono in Erinnerung, dass er gesagt hat, Vertrauen bezieht sich eigentlich nicht auf Dinge, sondern auf einen Menschen. Das andere ist berechenbar und wir vertrauen Geld, aber nicht Menschen. Oder vielleicht zu wenig Menschen. Wir haben das vielleicht zu wenig im Bewusstsein. Das ist das, wo ich Respekt. Wieder auf die Bildung zurückkommen möchte, unbedingt. Auch die Bildung zu Hause, bei den Eltern. Wir brauchen dieses Vertrauen. Die Eltern müssen das mit den Kindern leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Schauen wir dann gleich das Thema der tiefe Kraft und das große Potenzial von Vertrauen an. Und zuvor wieder Musik, diesmal von Sonic Mystery. Der Titel heißt Winter Lullaby. Ja, Vertrauen und Grundeinkommen ist unser Thema heute. Und Vertrauen erscheint uns als ein sehr zentrales und wichtiges Thema im Grundeinkommen. Ja, warum eigentlich? Ja, es liegt vielleicht daran, dass in dem Thema Vertrauen eine starke, tiefe Kraft ist und ein großes Potenzial. Und Bono hat sich ja auch schon einige Gedanken gemacht und einiges dazu ausgedrückt. Und deswegen ja, würden wir Ihnen gerne noch mal weitere Aspekte oder Passagen des Textes vorspielen. Wo sich der Mensch vom Vertrauen getragen fühlt, da kann er sich entfalten. Wo ihm hingegen Misstrauen entgegentritt, da muss er zurückbleiben und schließlich ganz verkümmern. Das Vertrauen verändert geradezu den anderen Menschen. Der Mensch, den ich für zuverlässig, ehrlich, fähig, zu allem Guten und Schönen halte, der wird dadurch auch zuverlässig, ehrlich und zu allem Guten und Schönen fähig. Der Mensch dagegen, den ich für faul, verlogen und unbegabt halte, der muss unter diesen mein Urteil verderben und wird schließlich ebenso faul, verlogen und unbegabt, wie ich ihn halte. Vor allem Nikolai Hartmann hat dies mit letzter Klarheit ausgesprochen. Der Glaube hat die schöpferische Kraft, dass er eben dasjenige, woran in der fremden Person er glaubt, in ihr auch wirklich hervorbringt. Die vom Glauben ausgehende moralische Kraft ist imstande, den Menschen, dem der Glaube gilt, glaubwürdig, vertrauenswürdig, zuverlässig zu machen. Der Glaube kann den Menschen umschaffen. Dieser Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung für den Erzieher. Von der Kraft seines Vertrauens hängt es ab, was sich im Kind entwickelt. Und er hat ihn insofern geradezu die Pflicht zu vertrauen. Aber umgekehrt ist diese aufschließende Kraft des Vertrauens nicht die zwangsläufige Wirkung eines Naturgesetzes, sondern jedes Vertrauen ist zugleich immer ein Wagnis. Es kann enttäuscht werden. Daher stammt der große persönliche Einsatz, den der Erzieher jedes Mal neu aufbringen und auch nach den unvermeidlichen Enttäuschungen wieder neu aufbringen muss, wenn sein Werk gelingen soll. Das Verhältnis des Kindes zur Mutter ist darum so wichtig, weil es sich in ihr um einen beliebigen einzelnen Menschen handelt, sondern weil dieser Mensch, die Mutter, für das Kind noch die Welt im Ganzen repräsentiert, so dass im vertrauten Bezug zu ihr zugleich die Sinnhaftigkeit der Welt im Ganzen eingeschlossen ist. In der späteren menschlichen Lebensentwicklung tritt beides denn auseinander und so müssen wir dann vom Vertrauen zu einem bestimmten einzelnen Menschen ein allgemeineres und umfassenderes Vertrauen unterscheiden. Das Vertrauen zur Welt im Ganzen. Hiermit ist nicht mehr ein bestimmtes, formulierbares Vertrauen zu dem oder jenem Menschen gemeint, sondern ein wesensmäßig, ungegenständliches Vertrauen, das als eine allgemeine Stimmung das gesamte Leben des Menschen gleichmäßig durchzieht, ein nicht weiter begründbares Geborgenheitsgefühl allgemein. Wir könnten von einem Lebensvertrauen oder einem Seinsvertrauen sprechen, um diese allgemeine Art zu kennzeichnen, wie sich der Mensch von seinem Leben getragen und im Ganzen des Seins geborgen fühlt. Jetzt hat der Philosoph uns ja vollständig unterstützt. Vielen Dank, Herr Bollnow. Das war sehr gut und ich würde sagen, ich habe jetzt auch Vertrauen zum Beispiel in diese Zitate gelegt, die uns der Jürgen nämlich mitgebracht hatte in die Vorbereitung, obwohl ich von diesem Buch ja nicht so ganz überzeugt war. Aber das, diese verschiedenen Vertrauensaspekte, die wir herausgezogen haben, die waren jetzt sehr unterstützend. Also dieses, mich hat damals das Buch, als ich es vor 4 Jahren gelesen habe, auch nicht besonders angesprochen, bis auf eben dieses Kapitel. Und es war für mich so ein da kam für mich sehr, sehr viel Interessantes in Ausdruck, weil ich es in Verbindung mit Grundeinkommen gebracht hatte. Weil ich da wirklich einen Ausdruck, so eine ganz, ich hätte es nicht besser ausdrücken können, was Vertrauen schaffen kann. Und aufs Grundeinkommen, sage ich mal, jetzt übertragen, heißt das für mich, wenn ich ein Grundeinkommen jemand zahle oder gebe, ohne das Vertrauen hinein, dass er damit etwas Vernünftiges anfängt, dann wird daraus nichts Gelingendes entstehen. Wenn ich aber dem Menschen die Grundlage gebe, mit dem Grundeinkommen und das Vertrauen, dass er damit etwas tut, wenn ich die Fähigkeit habe, dann kann aus diesem Menschen ein Schaffer oder Schöpfer werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Schlüsselelement in diesem Thema Grundeinkommen und deswegen Vertrauen so wichtig, weil es ohne das Vertrauen zu diesem Thema, zu dem Ergebnis kommt, ja, was wird denn der tun? Der wird ja bloß nichts mehr tun. Wer wird denn dann noch arbeiten? Das sind dann diese Ergebnisse, zu denen die Menschen kommen, wenn sie eben kein Vertrauen darin haben können, in andere Menschen. Wenn du das so beschreibst, dann sehe ich aber auch vor mir, dass wir alle Vertrauen untereinander haben werden. Und das fühlt sich gerade glücklich an. Vielleicht ist Vertrauen auch Glück, also Glück im Sinne von nicht irgendeinen Gewinn irgendwo gewinnen, sondern Glück aus innen heraus, vom Herzen heraus, was ich auch den anderen zutragen werde. Damit würde ich gern Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für einen Moment mal alleine lassen. Und getragen von dem Titel Oceans von Yevgeny Taylor. Ich möchte hier auch nochmal mein Vertrauen anbringen für diesen Sender, die uns diesen Sendeplatz zur Verfügung gestellt haben. Das Vertrauen in uns trägt auch diese Sendung mit, muss ich schon ehrlicherweise sagen. Ich habe mich jetzt sehr lange mit Vertrauen beschäftigt und in meinem Privatleben hat es meine Entscheidungen vertrauensvoll getragen. Und das Oberspannende ist, was mir heute als Wort Vertrauen entgegengekommen ist, das war fast unzählbar. Und ich stutzte dann irgendwann mal und saß vor mir und dachte, aha, das ist wohl ganz wichtig heute. Vielleicht nicht nur heute, sondern überhaupt für die Zeit. Vertrauen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Was bedeutet Vertrauen für mich? Wie gestärkt ist mein Selbstvertrauen? Wie stark kann ich den anderen auch ein Selbstvertrauen angedeihen lassen? Und dieses Vertrauen, das geschieht ja in jeder Sekunde, in jeder Zelle meines Körpers. Und da fiel mir auch noch ein Satz dann auf, den eine Bekannte schrieb, und zwar eben heute Morgen. Im zwischenmenschlichen Bereich kommt es heute auf das Detail an. Auch im Vertrauen ist ein Detail. Und ich denke, da ist wichtig, dass wir hier nicht von einem blinden Vertrauen sprechen. Von einem Vertrauen, das grenzenlos ist, sondern von der Fähigkeit, einen Vorschuss an Vertrauen zu geben, um damit eben die entfaltende Kraft in den Raum zu geben, so wie das eben Bollnow beschrieben hat, die Kraft des Vertrauens. Vielleicht gibt es dann auch mal Situationen, wo man sich nochmal passen muss, hat man nicht mit den Erwartungen und Vertrauen auch jemand vielleicht überfordert? Muss man da das mal nochmal ein bisschen anpassen, justieren? Und hat man wirklich Vertrauen gegeben oder war das doch nur eine Erwartung? Also das sind natürlich die Aspekte, die man hier auch sich selbst reflektieren muss. Und es gelingt auch nicht immer sofort, allem und jedem gegenüber oder entsprechend in das Vertrauen hineinzugehen, um hier diese entfaltende schöpferische Kraft in die Welt zu bringen. Ich habe vorhin von Gesundheit gesprochen und weißt du, Jürgen, ich vertraue ja in die Naturheilkunde und dort auch dann noch in die anthroposophische und die homöopathische Naturheilkunde. Und genau für dieses Vertrauen in diese Heilkunde werde ich ja nun schon seit Jahrzehnten angegriffen, verlacht, verachtet und was weiß ich nicht noch alles. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn ich mich nicht irritieren lasse und diesem Weg des Herzens, nenne ich das jetzt mal, dieses Urvertrauen in dort hinein, wenn ich dem folge ich einfach weiter und es macht mich stark. Also diese Stärke, die sehe ich dann später auch in dem Grundeinkommen, die wir dann ausstrahlen und jeder wird sie langsam in sich selber auch entwickeln. Also ich finde bei dem Gesundheitsthema, da habe ich mir schon lange die Frage gestellt, was ist eigentlich die heilende Kraft? Und ein Aspekt, ein Gedanke, den ich da schon seit längerem hege, ist, dass es eigentlich das Vertrauen in etwas ist, was eine Selbstheilung bewirkt oder was sie auslöst. Natürlich mag das ein oder andere unterstützend sein, aber das heißt, wenn ich einem bestimmten Heilungsweg kein Vertrauen gegenüber habe, dann sollte ich ihn vielleicht auch gar nicht gehen, sondern einen anderen suchen. Und wenn der in einer alternativen Lösung liegt, dann ist es vielleicht ratsam, auch dem nachzugehen. Und deswegen finde ich es schade, wenn man für bestimmte Lösungswege, Heilungswege einfach so ein Pardon dann drauf hat, so ein No-Go drauf hat. Du hattest vorhin gesagt, Vertrauen im Grundeinkommen ist eminent wichtig. Mhm. Wenn ich ein Grundeinkommen beziehe, dann wissen wir doch alle, dass wir uns das gegenseitig auszahlen. Ja. Genau. Und du hast auch schon angedeutet, dass wir dem anderen vertrauen, dass er damit auch vertrauensvoll umgeht mit dieser Zuwendung, die wir dann alle bekommen werden. Mhm. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Es ist auch diese Gesundheit, die wir dann leben dürfen. Also wir dürfen uns gestatten, das Vertrauen in irgendetwas, was aus uns herauskommt, also nicht nur das Selbstvertrauen, sondern das Vertrauen zu einer Sache, dass wir das wirklich unterstützend wiederbekommen werden in Reflexion mit anderen Menschen. Und wenn Grundeinkommen aus dem Geist heraus, aus dem, wie es gedacht ist, die Idee ist, einem Menschen etwas zu geben, auch ein materieller Ausdruck von Vertrauen, dann kann daraus gegenseitiges Vertrauen wachsen. Denn Wir haben hier vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst, was muss zuerst kommen? Das Vertrauen oder zuerst das Grundeinkommen? Und dass sie sich wechselseitig bedingt, dass vielleicht Grundeinkommen Vertrauen schafft und Vertrauen die Fähigkeit oder die Möglichkeit zu Grundeinkommen, braucht es vielleicht einen ganz großen Vertrauensschritt hinein, zu sagen, okay, lasst es uns versuchen und uns schrittweise entwickeln. Genau. Weil dadurch eben genau dieses Vertrauen, diese Fähigkeit entstehen kann. Ohne das wird nicht sein. Und es ist auch so, dass Bruno sagte schon, Vertrauen ist etwas, was lebensbedingend ist. Ich sage das mal mit meinen Worten. Und Vertrauen ist etwas, nicht etwas Modernes, sondern ist etwas, was sich gewandelt hat, was immer da war, aber sich entwickelt hat über die Zeit. Vielleicht am Anfang haben wir nur Vertrauen zu unserer Familie, zu den engen Kreisen. Und vielleicht müssen wir heute Vertrauen zu Staaten haben. Oder heute haben wir viel Vertrauen zu Geld. Und wir sind natürlich auch, ja, von der Entwicklung unserer Menschheit her in der Aufgabe, uns weiterzuentwickeln in unserer Fähigkeit zu vertrauen, und zwar auf eine größere Ebene hinaus, auf eine Ebene von Menschheit hinaus. Das heißt, dass wir wirklich vertrauen einander, auch im nicht bekannten Kontext. Das heißt, dass ich allen Menschen Vertrauen gegenüber entwickeln kann, auch wenn ich die gar nicht kenne, auch wenn die für mich so abstrakt sind. Vertrauen, ja, in die Welt hinein. Unbedingt. Und wenn ich so an meine verschiedenen Reisen denke, in unterschiedliche Grundeinkommensinitiativen, die in verschiedenen europäischen Ländern sind, dann weiß ich, dass dieses Vertrauen, was wir hier den ganzen Abend besprechen, unbedingt vorhanden ist. Denn es gibt so ungeheuerlich viele Menschen, die dieser Idee folgen. Und du hast, glaube ich, genau, in Holland ist auf jeden Fall ein Projekt geplant. Ich glaube, die beginnen dann nächstes Jahr. Die gehen ein ganz klein wenig anders damit um als wir Deutschen, weil die haben einfach, die vertrauen einfach, dass es gut und auch richtig an der Stelle ist, an der sie es ausprobieren werden. Es wird irgendeine eine Gemeinde sein. Und die ganzen Menschen in Holland, die seit vielen, vielen Jahren mit dem Grundeinkommen arbeiten, haben in ihrer Regierung einen Stellenwert inzwischen und auch ein Vertrauen inzwischen erarbeitet, dass es eben in der Form, wie das dann 2017 gemacht werden soll, ausgeführt wird. Da sind wir hier in Deutschland noch ein bisschen entfernt. Aber wir haben ja die Möglichkeit von Volksentscheiden auf Länderebene, beziehungsweise, ja genau, ja, da habe ich auch während unserer Vorbereitung daran gedacht, das Vertrauen da reinzugeben. Und für mich ist einfach immer wieder die Frage im Raum, wie sieht denn eigentlich eine Zukunft für die Menschheit aus, wenn wir nicht in der Lage sind, unser Vertrauen zu weiten? Wir haben eine globale Wirtschaft, wir haben eine globale Verflechtung, eine große. Aber wenn ich dazu kein Vertrauen habe, dann kann das nur wieder zurück sich entwickeln Richtung Kleinstaatelei, Nationalismus und ja, klein, klein, klein denken, weil ich ja nur meinesgleichen vertraue gegenüber. Und da ist einfach die Frage, wie können wir uns auf den Weg gehen, eben weiter zu entwickeln, um ein größeres Vertrauen zu entwickeln. Grundeinkommen einführen, ganz einfach. Das ist ein Weg, nur dazu braucht es auch das Vertrauen, dass es gelingt. Genau, und das gelingt, davon bin ich überzeugt. Ja, interessante Aspekte, die wir heute gebracht haben. Und jetzt darf ich Sie einladen, vielleicht sich Papier und Bleistift bereitzulegen für nachher unsere Tipps und Termine. Und vorher hören wir DJ Boss featuring Anne Brown und der Titel heißt Why Did I Fall? Vertrauen als zentraler Punkt im Grundeinkommen war unser heutiges Thema. Und nun kommen wir zu unseren Hinweisen, Tipps und Terminen. Und der erste Hinweis lautet oder ist auf das 76. BGE-Café am Samstag, den 5. November von 13 bis 15 Uhr im Zip Show Müllerstraße 48. Am nächsten Mittwoch, dem 2. November, treffen sich die Menschen des Paradigmenwandels in der Nikolaistraße 17 von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Und am dritten Donnerstag im Monat trifft sich die Gruppe BGE4U, und zwar genau am 17.11. ist das Datum, von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Die Veranstaltung ist wie immer im Eine-Welt-Haus Schwanthalstraße 80 im Rückgebäude. Und den genauen Raum nehmen Sie am besten am Aushang in dem Schaukasten am Eingang vom Eine-Welt-Haus. Tötterritte, ich habe was Neues anzubieten. Na, dann lass mal hören. Ja. Die Nikolaistraße 17 steht uns ab nächstem Jahr nicht mehr zur Verfügung, sodass der Paradigmenwandel umzieht. Das wird dann sein das Theater Heppel und Etlich in der Feilitzstraße 12 im ersten Stock. Das ist über dem Drugstore. Der Drugstore ist ein uralt Gewächs der Münchner, das immer noch besteht und umgebaut wurde. Und wir dürfen dort zum ersten Mal am 13. November ab 13:30 nachmittags bis 15:00 dieses Theater bespielen. Das ist ein Sonntag. Das ist ein Sonntag. Mhm. Und ehrlicherweise dachte ich so auch an die Weihnachtszeit, wenn man dann an einem Sonntag vielleicht auf diesem wunderschönen Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit ist, dann können die Leute vorher ein wenig Grundeinkommen haben. Ja, aber Jürgen, am 13.11. ist noch kein. Wir werden das aber 4 Wochen später wieder haben. Ah, dann ist mit dem Weihnachtsmarkt, am schönen Weihnachtsmarkt, der Münchner Freiheit verbindbar. Genau, da werden wir Ihnen das nächste Mal den genauen Termin sagen. Jetzt an dem ersten Termin am 13. November bekommen Sie 2 Impulsreferate von Martin Ruland, was Sie schon immer zum Thema wissen wollten. Und Gabriele von Mörs wird sagen, Grundeinkommen, ein Impuls der Brüderlichkeit. Beides hatten wir auch heute Abend im Vertrauen schon angedeutet. Wie gesagt, Heppel und Etlich am 13. November um 12:30. Wir freuen uns sehr auf Sie. So, weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Dann hören wir Musik. Im Hintergrund hören Sie den Titel Warmth Inside von Mace. Und ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse an dieser Sendung. Das war eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion hatte heute Abend Jochen Balzer, Sabine Heisner und Jürgen Greiner. Und der Sprecher der Textbeiträge war Alexander Röhrdanz. Und wie immer in der Technik der liebe Jakob. Felix Jakowitz, sorry. Kommentare und Anregungen, die wir gerne empfangen von Ihnen, bitte unter radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung dieser Sendung bei LoRa am kommenden Mittwoch, den 2. November von 9 bis 10 Uhr auf DAB+. Und der nächste Termin unserer Sendung ist der 23.11.2016. Tja, da werden wir die Wege der Finanzierung eines Grundeinkommens besprechen. Also die verschiedenen Arten, die man da vielleicht machen kann. So, hier jetzt auf LoRa München hören Sie um 20 Uhr eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaft. Und dort heißt das Thema Industrie 4.0. Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitszeit. Ja, das könnten Spannend. Wir ja, genau, das Passt könnten wir zu ja, zum genau, das könnten wir eigentlich nächstes Mal mit übernehmen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Ja. Fürs Zuschauen kann ich ja nicht sagen, oder? Doch, die Menschen, die hier am Studio vorbeigehen, die haben uns heute Abend zugeschaut, ganz viel. Vielleicht nicht bewusst, aber ja. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen, ja, schönen Abend. Und herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.